Montego Bay. Auf geht's nach Jamaika. Strände weiß wie Pulverschnee. Auf geht's nach Jamaika. Kühle Drinks und heißer Sand. Auf geht's nach Jamaika. Zucker süß und Kaffeebraun sind in Jamaika braun. Limbo auf Jamaika, wo die Nacht wie Feuer brennt. Die beiden Menschen glücklich sind und man nur Liebe kennt. Hier bei uns zu Hause. Heiße Girls und guten Rum gibt's auch bei uns zu Hause.